Hast du nicht was vergessen? Segne uns, dunkler Fürst, und dieses üppige Mahl, das wir aufgrund deiner ewigen teuflischen Gnade empfangen dürfen. Happy Halloween, Bitch. Und hattest Angst, also hast du dich gewehrt. Auf die einzige dir mögliche Weise. Du hast ein paar furchtbare Gedanken wahr werden lassen. Ich hab nur gewollt, dass er mich in Ruhe lässt.